Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kleiner Cast, dem Podcast von Kleiner 3. Heute Abend mit der Anne. Hallo. Und mit der Juliane. Hallo. Und mit mir, Lucy. Ja, und worüber wir heute reden wollen, ist im Prinzip das Thema Social Media und wie es uns damit im Moment geht. Wobei im Moment eine Sache ist, über die wir später noch sprechen können. Aber so ganz grundsätzlich ging es zumindest mir in den letzten Monaten so, dass ich oft das Gefühl hatte, mal so ganz grundsätzlich, dass zum Beispiel Twitter immer schwerer erträglich für mich ist, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich oft das Gefühl habe, es ist einfach zu viele Meinungen. Also nicht mal die Meinung an sich sind das Problem, sondern die schiere Menge. Und oft zu viele Emotionen und einfach zu viel vom Allem und man möchte es vielleicht auch gar nicht mehr so genau wissen. Und ich mir irgendwann überlegen musste, wie viel dosiert ich das noch aushalten kann und was ich stattdessen tun soll mit meiner Zeit. Weil, wohin mit all der Zeit? Nein. Also da so ein Maß zu finden und was kann ich stattdessen tun, wenn ich das Gefühl habe, ich würde jetzt gerne auf Twitter gucken, weil also ich kann nur sagen, für mich persönlich ist es schon so eine Handlung, die auch, ich warte irgendwo rum, ich stehe blöd in der Gegend rum und dann hole ich mein Telefon raus und dann fühle ich mich nicht so alleine oder habe einfach diese komische Bewegung, die ich machen muss, auf meinem Telefon rumzuwischen. Aber also ich ging euch das auch so oder bin ich damit alleine? Nee, definitiv nicht. Also ich habe auch gerade so im Laufe des letzten Jahres und dann nochmal zum Ende des Jahres hin meine Social-Media-Nutzung nochmal verändert und bin aber auch noch nicht an einem Punkt angekommen, wo ich jetzt denke, ja, so ist es und so geht es jetzt weiter. Ich bin da noch sehr am Überlegen, also eben auch, was du beschrieben hast. Gerade Twitter mache ich gerade fast gar nicht. Und ja, merke aber auch, wie gut mir das tut. Deswegen habe ich auch weniger Ambitionen, da erstmal was dran zu ändern. Und ja, ich glaube, was du ja auch beschrieben hast, ist so ein bisschen gerade rauszukriegen für sich selbst. Wie kann man die positiven Anteile von Social-Media-Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Twitter, noch für sich weiter nutzen wo muss ich mir eingestehen, dass es einfach jetzt nicht so geil ist und wie gehe ich aber damit um? Also welche Filtertaktiken habe ich zum Beispiel oder weiß ich nicht, nutze ich das dann gar nicht mehr für einen Zeitraum X oder was auch immer. Also ich bin zum Beispiel jetzt keine Freundin davon, von diesen großen Ankündigungen mit ich verlasse jetzt Twitter für immer und 5 Wochen später bin ich aber wieder da. Also ist auch nicht mein Ding. Nee, genau. Also erstens, weil ich das gar nicht so weiß und mir gar nicht so eine Deadline da irgendwie setzen will oder irgendwas, sondern ja, weil ich eben merke, so das ist einfach für mich alles noch im Begriff von, ich versuche gerade noch rauszufinden und deswegen ist das gerade sehr lose, aber ich versuche eben auch schon so bestimmte Taktiken umzusetzen. Wobei ich merke, bin jetzt in der Situation, du hast jetzt gerade so schön gesagt, du stehst so in der Gegend rum. Also so das klassische, ich warte auf die Bahn oder was. Mhm. So der Moment, wo man dann nochmal aufs Telefon guckt, das konnte ich mir ganz gut abgewöhnen, dass das jetzt nicht mehr Twitter ist oder Facebook. Tell me your secret. Instagram. Ach so, ja, das mache ich auch. Also, dass ich jetzt eher andere Apps dann auf dem Telefon habe, die sozusagen die Funktion übernommen haben, aber auch tatsächlich angefangen habe, wieder mehr Notizbuch zu schreiben, zum Beispiel stattdessen. Ja, so ganz oldschool. Also doch zurück zu analog. Aber Anne. Ja. Ich habe nie gesagt, dass ich nur Internet mache. Also ich kann mir schon wieder vorstellen, wie jetzt einige denken, so was? Ausgerechnet. Das habe ich ja nie anders behauptet. Also im Gegenteil, ich glaube, man muss immer die jeweiligen Vorteile für sich rausfinden. Und wir müssen uns aber auch eingestehen, dass gerade diverse Vorteile nicht mehr da sind oder extrem eingeschränkt sind. Mhm. Und da müssen wir eben auch gucken, wie gehen wir damit um. Ja, da würde ich gerne mal einhaken. Also ich glaube, dass es wichtig ist, nochmal vielleicht analytisch zu gucken, was ist eigentlich das Problem gerade momentan und was Luzi da so beschreibt. Und ich denke, was auch Anne sieht oder was mir auch so geht, ist einfach das Gefühl der großen Überforderung anhand der Informationsüberflut sozusagen. Und ich habe unlängst mal geguckt, ich bin vor 8 Jahren auf Twitter gekommen, ich glaube vor 9 Jahren auf Facebook oder so. Und damals war das einfach noch, ja, das ist jetzt eine Binse, aber es war eben einfach anders. Es war deutlich weniger los. Mhm. Und es war ein totales Privileg, einzutauchen in diese Informationsflut. Und ich weiß noch, wie toll ich das fand am Anfang in Breaking News Situationen, einfach die Möglichkeit zu haben, Leute vor Ort zu suchen. Es ging auch Hand in Hand sicherlich mit meiner beruflichen Station damals, die einfach am Newsdesk war oder deutlich nachrichtlicher orientiert. Und was sich für mich verändert hat persönlich, ist, dass es einfach zu viele Stimmen inzwischen sind, beziehungsweise dass es für mich sehr schwierig wird, eben zu filtern, weil sich zum einen Mechanismen verändert haben, zum anderen, weil ich es auch nicht mehr muss. Das heißt, das ist so ein Aspekt, der in meinen privaten Raum eindringt. Ich glaube, es ist immer noch was anderes, wenn man es wirklich beruflich nutzt, weil man dann eben muss man und muss sich auch durch diese Flut wühlen und schafft das auch. Und das ist auch immer noch ein toller, gibt es immer noch viele Vorteile. Aber eben, also diese Anzahl der Stimmen hat sich einfach multipliziert. Und dann ist, glaube ich, das andere, was sich auch nochmal deutlich herauskristallisiert hat, wie schlecht bestimmte Policies einfach sind auf den Plattformen, was das Filtern angeht. Und zwar nicht das Filtern durch die User selbst, sondern die eigentlich nur die Anwendung der eigenen AGBs sozusagen. Ja, also ganz Facebook banal. Ist da irgendwie ein oft zitiertes Beispiel, aber es stimmt halt auch vom Stichwort Enthauptungsvideo zu Gewalt, da, also andere Art Form von Gewaltdarstellung, auch sexualisierte Gewalt, die einfach nicht entfernt werden, auch nicht nachdem sie gemeldet wurden, weil sie nicht in Anführungszeichen gegen die Community-Standards verstoßen. Ich meine, macht einfach macht also dieses sich bewegen auf dieser Plattform einfach ein bisschen zum Risiko. Und wenn man sensibel ist, ist das schwierig. Und das Gleiche gilt halt auch für Twitter, wo einfach. Das hat ja nicht mal was damit zu tun, dass du sensibel bist. Also, das ist ja eher was von. Enthauptungsvideos sollten einfach unser Bitte auch so. Das ist schon so, ja. Das sind ja einfach eher so Standards, wo man denkt, okay, also wo man ja eher erstaunt ist, dass das nicht offensichtlich zum üblichen dazu gehört, zu sagen, okay, das darf es auf unserer Plattform nicht geben. Nee, und die Plattformen haben einfach kein Interesse dran. Also, das stellt sich für mich immer weiter raus im letzten Jahr. Die Plattformen sind wirtschaftsorientierte Unternehmen. Das ist auch völlig okay. Aber für die zählt halt jeder einzelne Klick und jede einzelne Impression. Hm. Und die Qualität der Interaktion ist einfach nicht wichtig. Und ein anderer Aspekt, wo wir das sehen als Krise, ist im Umgang halt mit Trollen und mit Donald Trump. Mit Spammern und und einfach Personen, die diese Plattform missbrauchen auf Twitter. Da gibt es ein ganz langes und sehr empfehlenswertes Stück darüber, was mal auf BuzzFeed erschienen ist vor ungefähr einem Dreivierteljahr, was sich mit dem Scheitern auch derjenigen auf der Plattform beschäftigt, die also auch im Unternehmen, die immer wieder versucht haben, höhere Community-Standards durchzusetzen, es schwieriger zu machen, Leute zu spammen und zu trollen und systematisch zu vertreiben von den Plattformen und die einfach nicht durchkommen gegen die Advokaten der sogenannten freien Rede, was aber eben oft missbraucht wird auf den Plattformen. Ja, und ich fand gut, also den Artikel werden wir auch dann verlinken, aber dem Artikel ist ja auch nochmal klar geworden oder sehr deutlich hervorgehoben worden, wie eben diese Verteidigung von Meinungsfreiheit, also was dann eben heißt, du kannst alles machen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, so in der DNA dieses Unternehmens einfach schon mal drin ist. Und das dann wieder rauszukriegen, ist einfach eine Sisyphus-Aufgabe irgendwie. Ja, und das ist ja dann, war ja dann auch irgendwie meistens so, dass wenn mal was passiert ist, dann musst du das da schon eine wahnsinnige, also im Prinzip, wenn mal was passiert ist, wie Milo Yiannopoulos, tut mir leid, Milo halt, dass der gebannt wird. Das ist ja auch nur passiert, weil es dann wirklich so eine wahnsinnige Negativ-Publicity auch gab und weil irgendwie das gegen Leslie Jones ging und dann im Aftermath davon haben sie dann gedacht, okay, jetzt müssen wir mal irgendwie hier ein Exempel statuieren, aber wie viel ist bis dahin schon alles in die Brüche gegangen und wie viele Leute wurden verletzt und werden es immer noch von seinen ganzen Anhängern, und ich meine, es ist jetzt nicht nur Milo, es sind noch ganz viele andere, aber die da irgendwie Hass verbreiten und ich glaube auch, das ist letztes Jahr nochmal so extrem geworden, weil es nun mal halt das Jahr des US Präsidialwahlkampfs war, der auch so wahnsinnig krass über Twitter ausgetragen wurde, eben auch wegen jenes einen Kandidaten. Und natürlich, dass dann auch, man konnte das ja gar nicht komplett irgendwie aussperren, und zum Teil will man es ja auch nicht, weil man möchte ja auch ein bisschen mitkriegen, was passiert. Und das war halt bei mir so dieser Punkt, wo ich irgendwann das Gefühl hatte, ich verstehe, dass all die netten Leute, denen ich folge und die ich cool finde, ich verstehe, dass sie dazu alle eine Meinung haben, dass sie alle was dazu sagen wollen, weil es uns, als dann die Wahl passiert ist, als es uns alle unheimlich umgetrieben hat und aufgeregt und verängstigt und so, aber ich dachte irgendwann nur noch, ich kann das alles nicht mehr hören. Also weil nicht der Meinung, wegen der Meinung an sich, sondern einfach wegen der schieren Menge, und vieles wiederholt sich natürlich auch, und wegen all dieser Emotionen, und man hat dann wirklich das Gefühl gehabt, irgendwie, ah ja, das Internet ist ja angeblich irgendwie gut für Introverts, aber man hat einfach nur das Gefühl, als wäre man in so einem wahnsinnig großen Raum mit ganz vielen Leuten, die alle laut brüllen. Und vor allem gibt's immer nur diese Extreme dann, ne? Also es gab ja auch, das war ja auch dann so eine Erscheinung von gerade von 2016, warum viele so angestrengt waren und auch so frustriert waren von diesem Jahr als Jahr an sich, was ja eigentlich auch ein bisschen absurd ist, aber ne, dass so viele schlimme Sachen so geballt gefühlt passiert sind und du im Grunde gar keine Möglichkeit hattest mehr, so durchzuatmen. Also es hatte ja unsere Kolumnistin Svenja auch so schön beschrieben, mit dem Sommerloch? Ja, Sommer, dass wir im Grunde alle mal so ein Sommerloch bräuchten. Also so diese Zeit, in der es mal ein Sommerloch gab, medial, das ist ja nicht mehr existent. So. Es gab aber wiederum auch einen sehr guten Artikel auf, ich glaube, The All oder The Happen, aus der Sicht, also im Brief im Namen des Jahres 2016, in dem 2016 mal richtig aufräumt mit den Gerüchten um das Jahr 2016, ne? Und total sauer wird und immer wieder betont, I'm just a year, get a grip. Das fand ich auch sehr amüsant, aber da merkst du halt, das wurde halt so eine Projektionsfläche, ne? Das ja, war, und ich denke, natürlich hat Social Media was damit zu tun, weil es eben, es ist so ein bisschen der perfekte Sturm. Also jahrelang haben wir auf die Journalistinnen und Journalisten eingeredet, ihr müsst da hingucken, das sind Gegenöffentlichkeiten, das sind soziale Bewegungen. Und das stimmt auch, aber irgendwann, gerade in Deutschland, kam die Situation, dass es eigentlich ja auch fast nur noch Journalistinnen und Journalisten waren, die sich miteinander unterhalten haben. Ein paar Sportler. Zumindest auf Twitter, ja. Auf Twitter, genau. Dann halt Sportler, irgendwelche YouTube-Stars, ja, und halt soziale Bewegung, aber eben in alle möglichen Richtungen. Und das hat dazu geführt, dass, glaube ich, inzwischen Twitter manchmal, ich will es nicht kommen sagen, auch fast zu ernst genommen wird. Also spätestens seitdem wir wissen, wie sehr das auch manipulationsanfällig ist und auch manipuliert wurde, und spätestens in der Ukraine-Krise hat es angefangen, dass aus Russland gesteuert, gezielt so getan wurde, als gäbe es bestimmte Meinungsklimata in Deutschland, die es aber gar nicht gibt. Und das sehen Journalistinnen und Journalisten, denken, das stimmt jetzt, schreiben es auf, und dann verstärkt sich das so. Und das hat, glaube ich, auch ganz viel mit diesem Rechtsruck zu tun, in dem wir momentan sind. Aber das eine, das andere, was ich noch sagen würde, also ich kann Breaking News gar nicht mehr auf Twitter erleben. Also das, meine erste Reaktion inzwischen ist, Twitter vom Handy zu löschen, wenn was Schlimmes passiert. Weil ich es nicht mehr ertrage, in welcher Geschwindigkeit sich auch widersprechende Nachrichten dort überschlagen. Und eben die Einordnung sofort kommen muss nach dem Ereignis. Es gibt kein Platz mehr dafür, sich überhaupt erstmal eine Meinung zu bilden oder durchzuatmen oder auf Reaktionen zu warten. Also vor 8 Jahren war es noch möglich zu sagen, am nächsten Tag macht man mal die Reaktion. Das geht nicht mehr. Es muss sofort irgendwie nachgeschoben werden. Gedacht. Also ich glaube gar nicht, dass das im Publikum so ist. Aber die Redaktionen ticken inzwischen so. Und das stresst mich einfach wahnsinnig. Also ich will mir meine Informationsflut inzwischen dosieren können und das kann ich am Rechner dann eben oft besser. Und das ist echt schade. Also mir tut das eigentlich leid, weil ich früher diesen Pfad in die sozusagen Informationsflut eigentlich gerne genutzt habe und auch als echt als großen Vorteil gesehen habe. Aber es ist, es geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe da neulich diesen sehr, sehr zynischen Tweet gesehen, habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie in den 23 Minuten, bevor die Bombe fällt, wird Twitter unerträglich sein. Oh Gott. Nee, habe ich nicht gesehen, weil ich ja gerade nicht auf Twitter bin. Ach so, ja. Und dann habe ich dir diese Perle jetzt serviert. Aber ja, das ist halt eine, weil das, was Jule eben beschreibt, irgendwie sehr auf die Spitze getrieben hat. Ja, das ist schon auf den Punkt. Das ist sich ständig dann nur noch mit sich selbst beschäftigen, sich gegenseitig beobachten und irgendwie, also ich finde, das Gute an dieser Social-Media-Krise, die wir, glaube ich, momentan sehen alle, ist, dass es einen dazu zwingt, sich bewusst zu machen, wozu nutze ich dieses Netzwerk? Was bringt mir das? Und wo sind auch die Grenzen? Hm. Also die Grenzen sind für mich jetzt viel enger gezogen beim Thema Vernetzung oder Kommunikation. Früher habe ich auch wirklich ja Freunde getroffen über diese Netzwerke. Das ist, kann ich, glaube ich, jetzt von den letzten 3 Jahren einfach nicht mehr sagen, aufgrund der Struktur der Kommunikation dort, aber auch meiner eigenen Nutzung. Und ich merke bei mir, mein Blockfinger sitzt viel lockerer. Also ich blocke einfach gnadenlos, weil es mir wichtig ist, das bisschen an Timeline, was ich dann habe, noch wirklich nutzbringend zu haben. Und ich lasse mich viel weniger auf Diskussionen ein. Also meine Zeit ist mir inzwischen viel zu schade für irgendwelche sinnlosen Reply-Battles mit Leuten, die teilweise nicht mal einen eigenen Avatar irgendwie haben und einfach ihren Tag damit verbringen wollen, andere zu nerven. Und das wiederum nervt mich dann doch, weil manches eben so leicht zu verhindern wäre aufgrund von Twitter, also auf Twitters eigenen Regeln. Ich habe das vorhin erst wieder erlebt, ich habe in irgendeinen Hashtag reingeklickt, weil mich interessiert hat, worum es geht. Und buchstäblich der dritte Tweet ist von einem Typen, der rassistischen, homophoben Müll absondert und aber irgendwie 200 Follower hat. Also ist jetzt nicht jemand, den ich als Influencer begreifen müsste in diesem Thema, wenn man jetzt mal die Metrik der Follower oder so des Kommunikationsvolumens anlegt. Und trotzdem wird er mir hochgespült. Und die Gründe dafür sind unergründlich. Und das ist halt ein beschissener Algorithmus. Und ich kann nur sagen, damit vertreibt Twitter dann auch die letzten Hardcore-User von der Plattform. Weil darauf habe ich echt keinen Bock. Wobei, das mit diesem ganzen, jetzt gibt es irgendwie Quality-Filter und Leute, die irgendwie verifiziert sind, die dann nur noch bestimmte Sachen sehen. Und ich denke so, als jemand, der nicht verifiziert ist, denke ich so, ich hätte zum Pöbel, der irgendwie nur noch von der Hälfte der Leute gesehen wird. Oder also ich finde, ich verstehe, warum diese Maßnahmen es irgendwie gibt. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie so gut funktionieren, aber ich glaube, das in den Quality-Filter scheint ja schon irgendwie zu funktionieren. Also es bestätigen mir jedenfalls viele, die dann sagen, nee, also zum Beispiel Journalisten, die sagen, okay, ich habe jetzt was geschrieben und kriege total doofe Replies, aber irgendwie sehe ich davon gar nicht so viel, weil Quality-Filter. Das hilft schon. Also ich habe den ja auch und ich kann schon sagen, das hilft schon. Mhm. Also es ist zwar nicht, dass du das jetzt gar nicht mehr siehst, aber es bringt schon ein bisschen was. Ja, und dann denke ich mir aber halt, das ist dann irgendwie auch so ein bisschen schade, weil was ist mit netten Menschen, die irgendwie gehört werden wollen, aber gerade erst anfangen auf der Plattform und irgendwie nur 10 Follower haben. Aber gut, das war jetzt eigentlich nicht das Problem, dass ich so tiefer einsteigen wollte, das ist mir dazu nur gerade eingefallen. Ja. Ich habe lustigerweise, seit Jude das gesagt hat, mit das bisschen Timeline, habe ich jetzt diesen Ohrwurm. Das bisschen Timeline. Blockt sich von allein. Ja. Nee, also für mich ist aber auch noch, also der größere Zeitfresser, an dem ich auch irgendwie arbeite, ist Facebook. Also in der Reduzierung des Zeitfressers. Das merke ich aber auch. Also Twitter ist sicherlich so eine Übersprungshandlung, auch bei mir. Aber Facebook ist so, das, wo ich merke, nach einem Tag sowas, jetzt irgendwie, warum bist du jetzt 5-mal auf der Seite gewesen heute? Nur 5-mal? Also, ich schreibe das viel öfter. Null Mehrwert, also wirklich null Diskussion oder Links. Und das ist, ich glaube, da können wir vielleicht auch noch was zu verlinken zu diesem Thema der Gratification, die man hat, wenn man halt mal ein Like hat, also diese Geschichte der Konditionierung, die da mit uns passiert, und wie toll Facebook auch mobil das hinbekommt. Dazu gibt es ja auch verschiedene Artikel. Ich finde es noch faszinierend, dass man das wissen kann und trotzdem so wie ein Süchtiger zurückwinselt auf die Plattform. Das ist irgendwie. Mir geht es auf jeden Fall so. Ja, und es ist so egal ganz oft. Also wer mich wirklich erreichen will, der erreicht mich auch so und anders. Und ich denke mir auch, wer zu blöd ist, meine E-Mail-Adresse rauszufinden, der soll mich dann halt auch nicht kontaktieren. Also ist schon durchgefallen. Ja, also wie gesagt, für mich hat es sehr geholfen, jetzt zumindest nicht mehr mobil das auf dem Telefon zu haben. Was in manchen Situationen, wo ich merke so, ja krass, dass ich das jetzt hier nicht einfach machen kann, aber irgendwie auch cool. Das ist ja ein bisschen absurd. Und dass ich jetzt wirklich, wenn ich das im Browser dann an meinem Rechner zu Hause meistens dann aufrufe, das irgendwie bewusster passiert. Hm. So, das macht schon was aus. Aber ich habe lustigerweise festgestellt, dass ich auf Facebook gerade, also ich weiß gar nicht, ich gucke da jetzt auch nicht so unglaublich oft rein, aber schon ein paar Mal am Tag. Und dass ich da aber manchmal noch ein bisschen lustigerweise mehr dieses Mehrwertgefühl habe von Diskussionen und Links und so. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich einfach sehr restriktiv bin mit den Leuten, die ich da halt adde. So, also was genau, wirklich ich sehr mach beschränkt ja immer noch ist. Mein Facebook-Experiment. Hm. Also ich, für alle, die es vielleicht auch ausprobieren wollen, ich nehme alle Freundschaftsanfragen an. Und zwar aus journalistischen Gründen. Ich möchte mal aufschreiben, was dann passiert, weil ich das leid bin, immer wieder zu hören, wie die Filterblase uns ja alle kaputt macht und fertig macht. Und deswegen habe ich jetzt das Motto No More Filterblase ausgerufen. Und alle rein. Alles von allen. Und ich kann nur sagen, die Filterblase hat viele Vorteile, Freunde. Ja, das ist ja auch was in der Diskussion echt viel vergessen wird, dass ja Filterblase auch heißt, einen gewissen Selbstschutz einfach zu haben. Natürlich. Also genauso wie ich nicht auf der Straße mit jedem Menschen spreche und interagiere, muss ja, ich das warum denn nicht, Anne? Auch. Jetzt sei doch nicht so. Immer bist du so elitär. Ja, genau. Ich hier in meinem Elfenbeinturm, wir haben kein WLAN. Nein. Ach, es ist alles so ärgerlich. Also, weil natürlich müssen wir auch uns mit Menschen befassen, die nicht ausschließlich unsere Meinung vertreten. Aber Filterblasen und dieses Prinzip, das gab es ja nun auch schon früher am Stammtisch. Also, das ist ja jetzt nicht eine Neuzeiterfindung. Die ist natürlich mit Technologien wie Social Media und Netz nochmal anders, aber letztendlich finde ich zum Beispiel Twitter nicht zwingend eine Filterblase, weil im Zweifelsfall kann mich da halt wirklich jedes Twitter-Ei irgendwie kontaktieren und naja, dann bin ich auch schon wieder raus aus meiner Filterblase. Also ich finde es ein bisschen seltsam, wie das dann mitunter diskutiert wird. Ich finde auch die Diskussionen, zumindest auf Facebook, sind nicht nur in Anführungszeichen deswegen kaputt, weil ich sie führe mit Leuten, mit denen ich irgendwie ein ähnliches Weltbild habe, sondern weil die Kommunikation ungleichzeitig ist. Also das heißt, ich kann morgens mich über was ärgern, gucke Stunden später in den Feed rein und sehe, da ist irgendeine Explosion passiert in den Kommentaren und jetzt muss ich die wieder einfangen. Oder ich fühle mich auf einmal gezwungen, schnell zu antworten. Ich sehe mein Gegenüber nicht. Also all diese Dinge, die wir ja kennen aus der Kommunikationswissenschaft, warum digitale Kommunikation, vor allem Kommentarforen, einfach nicht oft designed sind zu failen, die hauen halt hin. Also das ist so genau das, was dann auf Facebook halt zutrifft. Aber ich glaube, das ist eben noch gar nicht so allgemeines Bewusstsein. Also dass eben du anders reagierst, wenn du nur textbasierte Kommunikation hast, im Gegensatz zu, du siehst halt, wie eine Person interagiert, wie die Mimik und Gestik ausfällt. Also ich finde ja ein bestes Beispiel, tatsächlich wie ich gemerkt habe, wie mich das Format Podcast noch mal ein bisschen freier macht, über Dinge lauter nachzudenken, wo ich weiß, wenn ich das in Textform nur machen würde, würden mich weitaus mehr Menschen einfach angreifen dafür. Mhm. Weil aber in einem Podcast irgendwie klarer wird, dass du halt auch mal Dinge, ja, einfach vielleicht noch nicht zu Ende gedacht hast oder so mitten im Gedanken die aussprichst, ist dann mitunter nachvollziehbarer, dass das dann okay ist. Also ich glaube, was mich einfach wirklich sehr, ja, traurig macht letztendlich, auch gerade was du meintest im Hinblick auf wie Twitter und all diese Plattformen mal waren, ist wirklich, dass du nicht mehr den Raum hast, dich auszuprobieren. Den gab es durchaus mal und der ist echt nicht mehr existent. Und das finde ich extrem schade, weil eigentlich das Netz ist, wo ich gerne mal hinkommen möchte. Also aber, wo wir auch mal irgendwie. Aber ja. Ist das nicht jetzt auch eine Reichweitenfrage? Also ich meine, es ist doch klar, dass jetzt bei ja, dir. Ja, das spielt da mit rein. Ja. Dass die Leute da jetzt irgendwie, du hast, weiß nicht, 10.000 Follower oder wie viel mehr wahrscheinlich. 17.000, bla, irgendwas. Ja, also und hast, bist du so schon so ein bisschen Public Figure und dass da dann die Leute natürlich irgendwie genauer hinschauen, was du schreibst und ja klar, da habe ich ja dann auch wieder diese andere Situation, dass ja, bestimmte Leute ist dann irgendwie, wenn du dann durch zur Nachricht XYZ nicht geäußert nichts hast, gesagt auch hast, nicht ne, sofort ja. oder nicht auch einfach sofort, als die erschienen ist, ja, dich gemeldet ja. hast, dann heißt das gleich, boah, das ist ja alles scheißegal und du meinst das ja alles gar nicht ernst mit diesem Feminismus und hast du nicht gesehen. Wo ich auch so denke, diese Anspruchshaltung ist so unfassbar. Also das geht ja überhaupt nicht. Und ich meine, letztendlich denke ich halt auch, wir müssen echt wegkommen davon, immer zu behaupten, nur das, was wir im Netz von Menschen sehen, ist das, was sie beschäftigt, weil das stimmt nicht. Ja, letztendlich passiert ganz viel zwischen den Zeilen, erst recht in Zeiten wie diesen, wo Leute echt einfach eine Pause brauchen. Ja, wo sie eine Pause brauchen oder so. Weil sie halt vielleicht auch auch mal auf die Straße gehen und nicht im Internet sind. Aber dann muss oder man beides. Ja. Ja, aber letztendlich, ne? Also ich und dann glaub, muss ich dann fühle ich mich verpflichtet ein Beweis Foto von meinem Demoschild zu twittern, damit man auch sieht, dass ich da war. Ja. Naja, aber also das deutet ja auf einen anderen wichtigen Aspekt, nämlich dass sich in diesen sozusagen 10 Jahren der Massenverbreitung von Social Media in Deutschland, dass diese Tools ja in unser Arbeitsleben auch eingegraben haben. Also das ist, es ist für mich, es ist halt nicht mehr das Spaßwerkzeug, was es am Anfang war, wo ich meinen Eskapismus pflegen konnte, sondern es ist ganz eng verknüpft mit meiner beruflichen Tätigkeit. Mir ging das letztens so, ich bin auf einer Tagung gegangen, wo ich sprechen sollte und ich hatte vorher irgendwie aus Selbstschutzgründen Twitter vom Handy geschmissen, weil wieder irgendeine furchtbare Breaking News war, mit der ich mich an dem Tag nicht beschäftigen wollte und weil ich mich einfach konzentrieren musste auf meinen Job an dem Tag. Und dann fällt mir in der Tagung ein, verdammt, du musst doch jetzt eigentlich irgendwie gerade sagen, wo du bist und was du machst und diese Selbst-PR-Maschine gehen und keine Ahnung. Und das war so, scheiße, jetzt muss ich die App runterladen. Und so Widersinn. Und das braucht das ganze Datenvolumen auf. Und das ist halt, aber das macht es halt auch die Fallhöhe dann tatsächlich aus. Es ist eben nicht mehr das Add-on, sondern es ist eine Notwendigkeit für viele Leute, dort zu sein und informiert zu sein oder präsent zu sein, Nachrichten zu erhalten. Und das erhöht natürlich den Druck, finde ich allgemein. Und das finde ich aber auch interessant. Also es gibt ja jetzt ein paar Leute mit hoher Reichweite, die schon gesagt haben, hier Twitter, ich bin raus. Also so Lindy West, Ta-Nehisi Coates, gibt bestimmt noch mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber ist ja zumindest schon auch so ein gewisser Trend zu verzeichnen. Also bei Lindy West war es ja zum Beispiel auch so klar die Erkenntnis so, ja super, ich leiste hier jeden Tag auf dieser Plattform emotionale Arbeit, erst recht, weil ich auch so viele Hasskommentare irgendwie abkriege und Twitter tut genau nichts. Und fuck that shit so. Also was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Aber ja, wie du halt sagst, Jule, also das ist immer so ein ständiges Abwägen ist zwischen kann ich mir das leisten, wenn ich noch irgendwas hier zu promoten habe? Ja, und am Ende ist es ja auch ein Privileg, diese Reichweite zu haben. Ne? Ja, also, ja, auf jeden Fall. Gut, wenn wir jetzt mal von so Leuten, die das vielleicht nicht unbedingt beruflich nutzen müssen, also ich meine, ich habe ja nun auch schon ein paar Follower und natürlich ist es dann auch was, was man irgendwie so ein bisschen wertschätzt, man ist so ein bisschen stolz drauf und denkt so, wenn ich was twittere, dann ein paar Leute werden es schon lesen und empfindet man eine gewisse Befriedigung, dass man da irgendwie so eine Plattform hat. Und ja, aber gleichzeitig hatte ich eben wirklich diesen Punkt, wo ich dann das Gefühl hatte, ich verstehe ja, dass ihr alle was sagen wollt. Ich habe ja auch ganz viele Gefühle, aber wenn wir das jetzt irgendwie alle tun dann und auch irgendwie niemand mehr die Kapazität hat zuzuhören und dann hatte ich einfach nur das Gefühl, dass ich mich selber nicht mehr mochte dafür, dauernd auf Twitter zu sein und diesen Drang zu empfinden, irgendwie da zu sein und gleichzeitig, wenn ich mich dann mal habe verstricken lassen in irgendwas, in so eine klassische Someone is wrong on the Internet Diskussion, war es danach noch viel schlimmer. Also ich dachte, warum hast du das jetzt gemacht? Dir geht's nicht besser. Du fühlst dich nicht besser. Du fühlst dich nicht toll, weil du deine Meinung behauptet hast irgendwie. Und das war einfach so, ja, gegen Ende 2016, dass ich das Gefühl hatte, ich habe einen Twitter Burnout, weil mir dieses blöde Bild erlaubt ist. Und habe dann halt einfach mal drüber nachgedacht, was bringt dir die Plattform, was du nicht missen möchtest. Und das eine sind halt irgendwie tatsächlich News. Also das ist so ein bisschen meine Newsquelle, weil ich finde, ich habe eine gute Timeline mit tollen Leuten und die teilen interessante Sachen. Und dann habe ich irgendwie dafür diese eine App entdeckt. Es gibt da sicher auch noch andere, die das machen. Also die ich benutze, heißt Nuzzle. Und das ist halt dann einfach so ein Aggregator, den du mit Twitter verbindest. Und dann filtert er halt nur die Links raus, die Leute, also vor allem zu News-Seiten, die Leute geteilt haben. Und da dachte ich erstmal so, wow, das ist die Lösung. Twitter ohne Meinung. Und das ist auch schon gut, weil du halt dann auch dieses, wenn du mal irgendwie wo sitzt und eben dein Telefon öffnen willst und willst irgendwie was lesen oder dich irgendwie informieren, und dann hast du eben diese eine App, die du öffnen kannst statt Twitter, und dann ist da nicht das ganze Bababa außenrum, sondern einfach nur irgendwie so eine Newsfeed. Gute Sache an sich, aber da zeigt sich dann vielleicht tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen das Filterbubble-Problem in dem einfachen Grund, dass die meisten Leute, wenn irgendwie gerade was passiert, was wirklich aufsehenerregend ist, dann teilen natürlich alle dasselbe, und dann teilen sie vielleicht verschiedene Artikel, die sich aber um dasselbe Thema drehen. Also sagen wir mal, du kannst es nicht als dein einziges Newsmedium benutzen, aber das war ja Twitter auch nie, also für mich jedenfalls nicht. Weil dann sind halt das unterschiedliche Quellen zum selben Thema. Und das ist dann noch stärker, wenn es wirklich gerade was so extrem ist wie das, was irgendwie jetzt im Januar 2017 passiert, seit der Inauguration von Donald Trump. Ja, und so, also eine andere Sache, die ich dann wieder angefangen habe, was ich früher auch schon mal gemacht habe, und ich weiß gar nicht, ach doch, ich weiß, warum ich es nicht mehr gemacht habe. Ich hatte nämlich dann die offizielle Twitter-App ganz lange benutzt, und zwar aus dem einfachen, total eitlen Grund, dass man bei der besser sehen konnte, was man für Likes und für Retweets hat. Okay. Ja, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Und das war dann immer so dieses, mal gucken, wer mich geliked hat. Und das konnte man da bei der offiziellen Twitter-App so gut, aber bei der wiederum ging das Ganze mit dem Muten und Listen irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich bin jetzt dann wieder zu einem anderen Client gewechselt, also ich benutze Tweetbot und habe jetzt alles radikal durchkuratiert und kann dann immer wirklich, das klappt mittlerweile sehr gut, dass ich jetzt wirklich teilweise nur eine Liste für News und halt eine Liste für Freunde und Freundinnen und eine für irgendwie Tech-Kram und so weiter, und dass ich dann wirklich ganz gezielt sage, okay, jetzt gebe ich mir nur das und das, und ist auf jeden Fall jetzt besser geworden dadurch. Hast du jetzt so die Listen Slytherin, Ja, ich sag dir nicht, wo du drin bist. Oh mein Gott. Na, Gryffindor, natürlich. You keep telling yourself that. Aber hast du das Gefühl, dass das gut funktioniert für dich, oder dass das zumindest schon mal ein bisschen was von dem Druck weggenommen hat, den du sonst so da hast? Definitiv. Ja. Also, weil ich dann auch mal eine Zeit lang tatsächlich fast nur in die Newsliste, und da sind dann auch nur Newsmedien drin gewesen und auch nicht so viel. Das wurde dann auch schnell einfach so langweilig, dass ich es immer gleich wieder gelassen habe. Und dass ich dann halt auch einfach mal sagen konnte, nee, heute will ich mal irgendwie von nix, von niemand was wissen. Ich hatte dadurch auch das Gefühl, dass ich dann, weil ich einfach mal auswähle, wen ich an dem Tag lese sozusagen, ich dadurch mehr auch amerikanische Timeline gelesen habe. Also ich meine, ich folge ja ziemlich vielen Leuten. Es ist sowieso klar, dass ich bei irgendwie über 700 Leuten, denen ich folge, dass ich nie alles lesen kann und dass ich ganz viel verpasse. Und dadurch kann ich dann auch mal in besseren Portionen irgendwie noch nachlesen, was zum Beispiel die Leute aus den USA, denen ich folge, oder aus anderen Ländern irgendwie, aus anderen Zeitzonen, muss man ja sagen, was die so geschrieben haben. Und das ist halt im Moment, muss ich sagen, auch wirklich was mich wieder sehr zu Twitter gezogen hat, tatsächlich. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, hey, das ist ein Thema, über das wir mal sprechen mussten, weil ich so voll nicht mehr konnte mit Social Media und Twitter, das ist einfach in den letzten paar Tagen nicht wirklich anders geworden, aber es war auch so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist gerade mein Interesse einfach größer. Und obwohl ich total verstehe, weil ganz viele Leute mir sagen, gerade kann ich überhaupt nichts mehr tragen, weil es mich so mitnimmt. Und ich kann das alles nicht, ich kann das alles nur sehr dosiert machen gerade. Und ich habe fast das ganze Wochenende, jetzt übertrieben, aber ich habe so phasenweise relativ viel an Twitter gehangen, weil ich irgendwie, das mich so fasziniert hat, wie auf einmal die Leute so schnell an den Flughäfen waren, um jetzt gegen Trumps Muslim Ban irgendwie zu protestieren. Und das mir auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Trost gespendet hat, dass da wirklich gleich so viel Aktivismus passiert. Und ich auch sagen muss, ab einem gewissen Punkt habe ich so ein ganz komisches Gefühl gehabt, als wäre ich quasi so ein bisschen dabei. Und also wenn ich jetzt irgendwie meine Freundin aus den USA irgendwie sehen würde, morgen, und dann würde ich einfach so sagen, hey, wie geht's? Als hätten wir uns gerade erst gesehen, weil ich die ganze Zeit mitkriege, was sie tun. Und dieses Gefühl der Nähe dann auf einmal, ich muss sagen, es hat mich jetzt nochmal sehr fasziniert und ich musste irgendwie so an Marshall McLuhans globales Dorf denken und dachte so, wow, ja, so fühlt sich das gerade an. Marshall McLuhan, Medientheoretiker, über den ich leider nicht mehr viel weiß, weil mein Studium schon viel so lange her ist. Aber irgendwann wusste ich mal was über ihn. Und können wir dann verlinken. Ja, genau. Und was auch irgendwie immer noch schön ist, ist halt der Schabernack, der so getrieben wird, auch immer noch. Ja. da ist auch viel, da passiert auch viel Trost gerade. Dieses GIF gesehen. Der ist ja auch wichtiger denn je eigentlich noch, finde ich. Das schreckliche Donald, so ein Buch hochhält, wo so eine schwachsinnige Executive Order reingeschrieben hat und jemand hat da drin retuschiert, my soul is empty, I'm afraid of dying alone. Und das ist einfach so großartig und einfach so ein gutes Lachen zwischendurch. Ja. Was mir so fehlt irgendwie im jetzt Alltag mit dieser apokalyptischen neuen Realität, in der wir leben, dass ich das dann auch nicht missen möchte. Also der Schabernack-Faktor, dafür ist Social Media doch auch noch ab und zu gut. Ja. Aber dann habe ich halt tatsächlich, also ich dadurch, dass ich jetzt Twitter so wenig nutze, habe ich mich erwischt, tatsächlich wieder eher zurückzukehren zu, dann lese ich jetzt eher die Artikel, die das zusammenfassen, welches Meme da passiert ist, anstatt vielleicht selber mitzumachen oder so. Sondern, also ich lasse mir dann immer die dosierte Fassung irgendwie geben. Und selbst wenn ich es nicht mitbekommen habe, habe ich irgendwelche Leute in meinem Umfeld, die mir das schicken und sagen, haha, guck mal hier, lustig. Also das ist ja das Ding, du kriegst ja trotzdem immer noch genug mit. Also das ist, glaube ich, auch das, was einfach ganz klar ist. Und was Jule vorhin beschrieben hat, also diese ganze Sache mit, es passiert irgendwas Schlimmes und dann gehe ich erstmal komplett raus aus allen Plattformen. Das hatte ich auch schon viel, viel länger jetzt als letztes Jahr. Also diese Disziplin habe ich nicht. Ja, ich will das ja auch niemandem vorschreiben. Ich habe nur für mich gemerkt, okay, ich komme damit einfach nicht, also es tut mir einfach nicht gut, wenn ich jetzt hier wirklich jede kleine Entwicklung und jedes hätte, wäre, könnte irgendwie mitkriege. Das hat für mich dann keinen Mehrwert, nur weil ich es irgendwie schneller gewusst habe als alle anderen. Also in einer Situation, wo man ja meistens sowieso nichts machen kann. Nee, du, ich finde das total, total sinnvoll und nachvollziehbar. Wie gesagt, es ist bei mir wirklich so eine Nee, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt dem Drang nachgeben und also manchmal ist es dann auch und ist es dann auch mir zu viel. Aber ja, das jetzt zum Beispiel an diesem Wochenende oder ja bei anderen Situationen, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich muss das jetzt irgendwie verfolgen, sonst kann ich halte es anders nicht aus, obwohl es einem nicht gut tut und man schläft ja nicht gut. Aber ich glaube, genau das ist halt das Ding. Also in welche Richtung geht der Druck? Mhm. Bei mir ist der Punkt schneller erreicht, wo ich sage, der Druck ist zu groß, es alles mitzubekommen. Ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, es überfordert mich. Es ist auch einfach zu schrecklich. Und was wir auch noch vielleicht erwähnen sollten, so die Wiederholung der Lüge festigt die Lüge. Also auch wenn sich Leute empören und Dinge zum Beispiel der AfD teilen, um sich darüber aufzuregen, dann manifestiert das trotzdem die Anwesenheit dieser Behauptungen, Lügen und rassistischen Bemerkungen in meiner, von mir gefühlt, meiner Sphäre, ja. Das trägt zur Normalisierung bei, ja. Genau, das wird völlig normalisiert und ich habe das Gefühl, ich komme dann in so eine Schleife rein, wo ich ständig versuche, irgendwie Leuten zu sagen, bitte teilt das nicht, das stärkt die, auch wenn ihr euch drüber empört. Damit gehe ich aber überhaupt wieder in diese Diskussion rein und irgendwann explodiert mein Schädel. So. dann lieber raus. Bitte ich meine, wer wischt das denn auf? Ja, das ist, es gibt zu wenig gutes Personal, furchtbar. Was ich wirklich bemerkenswert fand, ich war im Oktober, im November, ein paar Tage in Österreich zu einer Reise und da gab es zwar WLAN in diesem Haus, in diesem Gästehaus, aber nicht so wirklich und nicht so gut. Und ich war auch einfach abgelenkt. Also ich war wandern und ich habe andere Dinge gemacht und gelesen und geschlafen und keine Ahnung. Ich war einfach wirklich nicht im Internet. Und dann bin ich am Ende dieser Tage an den Bahnhof gebracht worden und auf meinen Zug zu warten nach Wien. Und ich erinnere mich noch, wie ich am Bahnhof stand und aufblicke und denke, ich bin eine Außerirdische, weil um mich herum buchstäblich alle auf einen kleinen Bildschirm gucken. Und ich hatte das so nicht verlernt, aber es einfach nicht gemacht, 5 Tage lang, dass es mir so seltsam vorkam und so unnatürlich, also es ist ein blödes Wort und ich war auch innerhalb von einer halben Stunde auch wieder drin in der digitalen das geht schnell, Nadel, ne? Sozusagen. Aber dieser Moment war schön, also zu sehen, ich kann auch austreten aus diesem, aus dieser Gefolgschaft und mir fehlt deswegen nichts und ich bin deswegen nicht weniger gut informiert oder ein schlechterer Mensch oder weniger aktivistisch. Das war großartig und ich versuche mir das auch in Erinnerung zu rufen, Momenten, wo es mich überfordert. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist eben wichtig, sich klar zu machen, es kann in beide Richtungen gehen und manche von uns fühlen sich involvierter, wenn sie tiefer sich reinbegeben in diese Informationswelt und manche von uns müssen einfach den Schritt rausgehen und beides ist total. Aber ich glaube, du musst auch realistisch sein. Ich meine, die meisten Menschen, die da jetzt am Bahnhof gestanden haben, die werden jetzt nicht irgendwie aktivistischen Kram geschrieben haben. Nee, darum, die haben mit ihrer Familie geklärt, was es heute zu essen gibt. So. Genau, nee, das ging mir auch überhaupt nicht darum zu sagen, ach toll, dass die übernehmen jetzt hier irgendwie meine Last oder sowas, weiß ich. Nee, mir ging es darum zu sehen, dass es für mich möglich ist, diese Nadel zu kappen, die sozusagen, an der ich da gehangen habe, ohne dass es für mich schlimm sich anfühlt. Und ich kann jetzt auch auf die Leute gucken, ohne mich denen überlegen zu fühlen oder sowas. Es war einfach so, ich brauchte das nicht. Und es war für mich fast fremdartig zu sehen, wie sehr sie das aber brauchen in dem Moment. Das meinte ich so. Ja, aber das habe ich ja auch festgestellt, als ich dann die Apps vom Telefon gelöscht habe, dass du dich eigentlich schneller wieder dran gewöhnen kannst, dass es nicht da ist, als ich dachte, so. Und das finde ich gut. Und also diese Situation mit manche Situationen dann wieder bewusster wahrnehmen und wie gesagt eher vielleicht ins Notizbuch schreiben und da nochmal dadurch auch ein anderes Gespür dafür bekommen, das finde ich auch tatsächlich sehr angenehm. Ich hatte neulich tatsächlich erst die Situation, dass ich auf meinem Telefon Notizen gesucht habe, die habe ich dann partout nicht gefunden, habe festgestellt, so, nee, die habe ich ja in mein Notizbuch geschrieben. Und das hat keine Suchfunktion. Ja, das hat keine Suchfunktion. Aber gut, da sind auch noch nicht so viele Seiten jetzt beschrieben, also habe ich das auch schnell gefunden. Aber es war lustig, tatsächlich bei mir zu merken, dass der Automatismus war noch ein anderer, aber der Ort, wo ich es hingepackt habe, war tatsächlich schon dieser. Also, Und ich meine, das ist was, was ich vor ein paar Jahren nur so gemacht habe. Also es ist am Ende nichts, was jetzt total außerhalb meiner Gewohnheiten irgendwie existiert. Ja. Aber was ich tatsächlich für mich nochmal festgestellt habe, ist einfach, wie es dann doch hilft, wenn du dich nicht so sehr drauf fokussierst und vielleicht auch nicht deinen Tag so sehr zerrupfen lässt davon, dass es mir nochmal viel mehr Kapazitäten so echt im Kopf so gibt, also mich mehr auf Dinge konzentrieren zu können, besser priorisieren zu können. Also ich glaube wirklich, gerade dieses Jahr ist oberste Priorität priorisieren. Mhm. Also es wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. So Eyes on the Prize, wie es so schön im Englischen heißt. Und da hilft das schon, also entweder eben über längere Zeit diesen sich da so ein bisschen abzukoppeln oder wirklich immer mal wieder. Also ich habe auch eine Zeit lang überlegt, ob ich es einfach so mache, weiß ich nicht, 3 Wochen kein Social Media, 1 Woche ja, sowas. Also ich glaube, es ist, man muss auch ein bisschen wegkommen von diesem Anspruch, das irgendwie täglich zum Beispiel machen zu müssen. Aber das ist, glaube ich, am Ende eine ganz ganz individuelle Entscheidung. Und ich habe aber für mich eben dann auch versucht, also Lucy hat ja schon dieses Nuzzle angesprochen, ich habe für mich versucht, so ein bisschen auch mit anderen Apps dagegen zu wirken, also mich auch wirklich davon abzuhalten, dann bestimmte Seiten zu checken. Also ich habe irgendwie eine App, die heißt Freedom, ganz pathetisch. Das ist schon ein großer Anspruch für so eine App. Ja, ja. Es ist auch witzig, weil wenn du dann nämlich versuchst, die Seite also du kannst dann bestimmte Seiten halt auflisten, unterschiedlicher Art, die für den Zeitraum X irgendwie nicht erreichbar sein sollen. Das geht auch auf dem Telefon oder eben dann im Browser, auf dem Desktop. Und wenn du aber trotzdem versuchst, diese Seite aufzurufen, dann hast du da so einen grünen Hintergrund und so ein Schmetterling, was so das Symbol von der App ist, und dann so, you are free from this site, irgendwie steht da so, und das ist schon alles sehr, sehr pathetisch, aber. Ich würde sagen, ich finde die Idee gut, ja. Freedom ist dann halt doch so ein bisschen, oh boy. Aber ja, das erinnert mich daran, dass diese. Genommen, weil das jemand in einem Podcast, den ich gehört hatte, empfohlen hat, und ich dachte, so will ich mal ausprobieren. Nein, an sich ist das eine gute Idee. Ich würde es vielleicht eher Take a Break nennen oder so. Ja, das ja, stimmt. Das aber stimmt. Das aber ist ja nicht deine Schuld, wenn die App einen blöden Namen hat. Außerdem ist Take a Break eine super tolle englische Klatschzeitschrift, eine meiner Favoriten. Naja, ja, es ist. Da wird auch schon weg, ja, der Name. Was ich halt. Ich muss sagen, bei mir ist es schon sehr auf Twitter fokussiert, dieses sehr ambivalente Verhältnis. Weil es ist ja auch, finde ich, schon in der Regel lauter. Es ist laut. Es ist auch wirklich, ich habe dann festgestellt, Facebook ist für mich irgendwie ein sehr entspanntes Ding geworden. Auch eins, weil ich das Gefühl habe, da mischt sich noch mehr so, Leute teilen mal politische Inhalte, aber Leute teilen auch alles Mögliche irgendwie und viel mehr so Videos, und es ist einfach so, wenn ich dann mal irgendwie so, ich mach mal ein Päuschen, keine Ahnung, auf der Arbeit oder irgendwie so, und gehe auf Facebook und dann scrolle ich vielleicht meine, wie lang ist das, eine Minute oder was, nicht mal, und schaue mir irgendwas an, und dann habe ich vielleicht maximal 10 Posts gesehen oder so, wahrscheinlich weniger, weil die auch einfach so wirklich rein vom Logistischen, die sind ja länger meistens, ja, also nehmen mehr Seite ein. Und auf Twitter sind es diese vielen kleinen Nachrichten, du kannst unheimlich viel in unheimlich kurzer Zeit so halb sehen. Und auf Facebook ist es dann so, es ist einfach so irgendwie, da passiert weniger, es ist leiser, es ist so ruhiger, und es ist einfach, ich habe dann auch das Gefühl, ich kriege tatsächlich da auch noch was von Leuten mit, die ich auch, die niemals auf Twitter wären, ja. Und das ist dann trotzdem mal ganz schön zu sehen, dass irgendeine Freundin von aus der Schule, mit der ich eigentlich keinen Kontakt mehr hatte, dass die irgendwie einen neuen Hund hatte, weiß der Geier. oder dass da jemand mal irgendwie, also postet, ich war im Kino in diesem Film, der war toll, danke, tschüss. Und ich weiß nicht, also das wirkt noch so ein bisschen, das hätte ich nicht gedacht, aber es wirkt einfach noch so ein bisschen normaler. So. Also mein Facebook-Feed ist schon recht voll, also gerade dadurch, dass ich sehr viele aktivistische Kontakte habe, auch gerade nochmal in den USA, ist das schon sehr geprägt von eher so actionlastig, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass sich das Das setzt mich irgendwie weniger unter Druck, als was auf Twitter passiert. Ich habe lustigerweise erst heute gegenüber einer Person beschrieben, dass sich Twitter gerade so anfühlt wie, du machst so eine Tür zu einem Zimmer auf und in dem Zimmer brennt's und alle, die in dem Zimmer sind, rennen so schreiend herum. Schon so ein bisschen, aber so in ganz laut und haben halt zu jeder Form von einer Flamme irgendwie eine Meinung. Also ich glaube, das ist, was mich auch so stresst, dass viele irgendwie, ja, also ich will ja genug Leute, die sagen, ich habe euch gleich gesagt, dass das brennbar ist. Ja, genau. Also es sind halt so bestimmte Sachen dabei, wo du denkst so, oh, das hilft jetzt aber auch so gar nicht. Und also auch, weiß ich nicht, halt das, was mich auch schon bevor die Weltlage sich so verschärft hat, auch so gestresst hat, dass du wirklich das Gefühl hast, es gibt so Leute, die müssen einfach zu allem was sagen, wo ich so denke, ja nee, vielleicht habe ich einfach mal echt nichts zu sagen zu diesem Thema und das ist auch okay. So. Also, ach, weiß ich nicht. Ich glaube, da das ist einfach, das tut einfach auch oft nicht gut. Ja, ich versuche zum Beispiel oft, und das sollten Leute auch mal beherzigen, dann, wenn ich denke, da ist was passiert, ich finde irgendwie, ich möchte dazu was mitteilen, und dann schaue ich mir mal durch, ob vielleicht ein Hashtag oder keine Ahnung, Stichwort, ob vielleicht jemand schon was gesagt hat zu dem Thema, was ich wirklich gut finde. Ja? Mhm. Um dann diese Person zu retweeten. Ja, idealerweise vielleicht nicht den nächsten weißen Mann. No offense, but ja. Doch. Ja, die sind oft schon gut vertreten, sagen wir es mal so. Ja, genau. Ja. Und ja, aber was ich halt trotzdem irgendwie immer noch schön finde, ist generell natürlich der Aspekt an Social Media, dass Leute was über ihr Leben teilen. Und da ist dann doch irgendwie, da gehe ich dann jetzt lieber auf Instagram. Und dann kriegt man, ja, und in der Letterzeit, das ist ganz lustig, weil das habe ich tatsächlich darüber so ein bisschen nochmal neu entdeckt, dass wir meiner Mama ein iPad geschenkt haben. Und sie war wirklich so eine totale Late Adopter, was irgendwie Internet angeht. Also das ist vielleicht ein Jahr her oder so und davor nichts. Und alle erzählten mir immer nur, ha, meine Mama kann jetzt Emoji und keine Ahnung. Und ich so, meine Mama, mit der telefoniere ich. Ja, aber sie fand das total toll und es macht ihr super viel Spaß. Und sie ist ganz viel auf Instagram und weil sie es auch selber macht, ganz viel stricken und so weiter. Und entdeckt da immer alles Mögliche und findet irgendwie ganz tolle Handarbeits- Crafting-Leute aus den USA und schickt mir da immer mal was und ich so, hä, ich bin nie auf die Idee gekommen, auf Instagram nach irgendwas anderem zu gucken als nach meinen Freunden. Ja, und das ist irgendwie schade, weil ich glaube, es gibt einfach, wir sind vielleicht schon auch irgendwie so durch journalistische, Blogger, aktivistische Hintergründe, wie auch immer, sind wir natürlich schon so ein bisschen auf Twitter sehr lange so fixiert gewesen und ich denke, es gibt ganz viele Leute, die nutzen alle möglichen Social-Media-Plattformen, aber nicht Twitter. Also, damit will ich nicht sagen, dass das, sie will es nicht so groß werten, aber ich dachte dann auch so, also es gibt doch eigentlich zum Beispiel da auch sehr viel Tolles zu entdecken und auch nicht nur Unpolitisches, ja. Im Gegenteil. Es gibt super krass tolle feministische IllustratorInnen zum Beispiel auf Instagram, ganz, ganz viele. Und also gerade was so künstlerische, also auch grafische Sachen angeht, kannst du da unglaublich viel entdecken und das finde ich auch super. Ja. Ja, so. Aber am Ende ist ja, also Jula hat das ja vorhin so ein bisschen unter dem Begriff Social-Media-Krise zusammengefasst. Am Ende ist das ja auch alles in der Krise, weil die Welt in der Krise ist. Also ich glaube, das darf man ja nicht sozusagen. Liegt ja nicht an Twitter, dass das jetzt alles so scheiße ist. Aber naja, natürlich ein paar Sachen liegen an Twitter. Ja, gut, fair enough. Aber ne, so im Großen und Ganzen spielt das eine Rolle, aber es ist jetzt nicht so der Auslöser oder da, beziehungsweise es ist natürlich das Klassische, das, was Menschen, ja, das Netz kann nur so gut sein, wie die Menschen, die es nutzen. Und das spiegelt sich dann natürlich auch über solche Sachen wieder. Ja, wobei natürlich gerade bei Twitter wurde das ja schon fast so eingenommen. Also ich meine, das fing ja irgendwie an mit sowas wie Gamergate und setzt sich dann irgendwie mit den ganzen Trump-Frogs oder ja, irgendwie fort. Und da hat, wurde, dem wurde halt auch viel zu spät oder einfach gar nichts entgegengesetzt. Und vielleicht auch gerade, weil man dachte, so bleiben wir relevant, so als Twitter. Und das ist halt irgendwie schon sehr, sehr mies und zynisch. Ja, klar, ich meine, am Ende ist es immer auch Traffic für die und ja, dann erstmal egal, wie der entsteht. Das ist, es spielt schon eine Rolle, logischerweise. Ja. Ja. Ja, aber was ist denn sozusagen unser Fazit? Oder haben wir überhaupt eins? Also was ich ja auch noch angehe. Ja? Was ich sagen wollte. Ich glaube einfach, so großartig. Du zuerst. Okay, danke. Du legst auf. Nein, du legst auf. Ja, also ich, für mich ist das Fazit, dass es an der Zeit ist, mehr Bewusstsein in diese eigene Social-Media-Nutzung zu stecken und manches nicht nur zu machen, weil man es immer schon so gemacht hat oder weil es gerade die Zeit auf dem Bus überbrückt, auch wenn es verführerisch ist, sondern sich klar zu machen, dass wir einfach in einer Zeit der großen chaotischen Umbrüche leben und die dort doch sehr ungefiltert auf uns einströmen. Und für mich bedeutet das, ich muss mir klar machen, kann ich gerade damit umgehen? Habe ich die emotionale Kapazität? Habe ich einen Kopf dafür? Ist es mir gerade sehr wichtig, alles Mögliche auf den letzten Sekundendrücker dort geliefert zu bekommen? Oder sind für mich gerade andere Sachen wichtig, wie zum Beispiel mich mit Leuten treffen und vernetzen und irgendwelche Aktionen planen, um aktiv zu werden gegen das Schlechte in der Welt. Das heißt nicht, dass Social Media irgendwie Selektivismus ist oder nicht aktiv werden, aber ich glaube, es sind zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Aktivitäten halt notwendig oder fühlen sich gut an. Und das ist, glaube ich, die Chance der großen Krise und der großen Überforderung. Ein größeres Bewusstsein des Umgangs damit. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Also ja, so würde ich das im Prinzip auch beschreiben. Ja, also wirklich auch nicht nur Bewusstsein, sondern auch zu verstehen, welche Verantwortung damit einhergeht. Ne? Also gerade, was wir vorhin angesprochen hatten, wenn ich jetzt Kritik an der AfD äußere, wie ordne ich das Gesagte der AfD ein, ohne dass ich einfach nur wieder Werbung für die mache am Ende, zum Beispiel. Also das spielt, finde ich, schon eine große Rolle, gerade bei, auch gerade im Hinblick darauf, dass ja eine Partei wie die oder auch alles andere, was so aus diesem populistischen, rechtsnationalistischen Rahmen kommt, ganz gezielt auf solche Mechanismen über Social Media dann auch setzt. Ja, wobei das geht jetzt. Ich würde sagen, das könnten wir auch verlinken, dieses Strategiepapier, was unlängst geleakt wurde, aus dem hervorgeht, dass sie ganz gezielt mit Provokationen gegen gesellschaftliche Tabus Aufmerksamkeit erringen wollen. Ja, also, wobei ich mir da auch dachte, brauchte das jetzt echt noch jemand als Beweis, dass die das tatsächlich machen? Ja, ich glaube, das ist gut, das ist schwarz auf weiß zu lesen, weil das ist ja auch, klar, du aber gerade sagst, nicht alle sind gleich tief informiert oder sind da analytisch gleich auf dem gleichen Stand. Es ist total wichtig, dass das ins Tageslicht gekommen ist und es hilft halt auch einfach, ihre Strategie dann mal zu unterlaufen und eben nicht einfach auf jedes, über jedes Stöckchen zu springen, was sie einem hinhalten. Ja. Aber das geht ja so ein bisschen in zwei Richtungen, was ich jetzt gesagt habe. Also einmal sozusagen, was vielleicht so ein bisschen unser Ausgangspunkt war, dieses, wie will ich das für mich nutzen? Was ist gut für mich, was tut mir gut? Und andererseits, also mehr so in der Rezeption. Und das ist dann mehr so dieses, wie sollte man es nutzen, wenn man was postet oder wenn man irgendwie da Dinge verteilt und verbreitet. Ich meine, das ist beides wichtig, auf jeden Fall. Ja, ich finde, das gehört zusammen, auf jeden Fall. Also das sind einfach alles Dinge, über die müssen wir uns heutzutage Gedanken machen. Ja, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall. Ja, und wo ich, also vielleicht noch als letzter Aspekt, wo ich das auch merke, ist so beim Calling Out von Leuten. Also ich habe früher auch irgendwie furchtbare Replies geretweetet oder kommentiert oder Beleidigungen und das alles mache ich nicht mehr, weil ich merke, das kostet meine Kraft und es bringt nichts. Also diese Erwartungshaltung, jetzt scharen sich alle um mich und unterstützt mich, das gibt es schon. Also natürlich gibt es Leute, die einen dann unterstützen, aber es gibt genauso mindestens 10 Leute, die dann sagen, was ist denn jetzt los, jetzt reg ich doch nicht so auf oder ich habe es gar nicht verstanden. Also man tritt da so emotionale Kraftwerke los, die man nicht mehr einfangen kann. Und das ist ein sehr interessanter Punkt. Mir tut das leid, wenn ich das bei anderen beobachte, die ich eigentlich dann unterstützen möchte und ich merke, okay, die stecken gerade ihre Energie in was ihnen nicht helfen wird. Und aber eben, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieser neuen toxischen Kultur einiger sozialen Plattformen, sich einfach auf diese Spiele nicht mehr einzulassen, sondern echt einen Rechner auszumachen, das Handy wegzulegen und irgendwie rüberzugehen, zu sagen, zu wem auch immer denn da hoffentlich da ist, weißt du was, das sind alles Arschlöcher. Und 5 Minuten später kann man irgendwie auch wieder. Ich finde auch, es ist so sehr, also was es für mich im Kopf oft so ist, ist sehr, sehr dieses Choose Your Battles. Ja. Also, so sehe ich das auch, also gar nicht mal so kategorisch, sondern eher wirklich abzuwägen in dem Moment, so bringt mir das jetzt was oder nicht. Ja. Macht es die Welt besser? Macht es mich kaputt? Ja gut, das ist nicht immer unbedingt so das ist ja gar nicht mal immer unbedingt so abzusehen, aber ich glaube wirklich auch angesichts dessen, so wie geht's mir gerade, wirklich einfach mal kurz in dich reinzuhorchen und wenn ich das jetzt mache, was ich schon 50 Mal vorher gemacht habe und immer mit dem Ergebnis X, will ich dieses Ergebnis X eigentlich jetzt auch wieder haben oder lasse ich es einfach mal sein zum Beispiel? Also ich glaube, das ist das gehört dann auch mit dazu. Ja. Ja. Ja. Was ich noch dazu sagen kann. Ja, aber noch alle Fragen beantwortet. Also jetzt kann man noch wieder mit großer Freude auf Twitter einsteigen. Ansonsten kann ich auch noch empfehlen, dass man sich die App Duolingo installiert. Ich weiß, es ist jetzt Werbung. Es gibt sicher auch noch ganz viele andere, die man sich installieren kann zum Thema Sprache lernen. Und statt auf Twitter zu gehen, einfach Sprache zu lernen. Ich hatte angefangen, Spanisch zu lernen. Alternatives zu machen dann. Ja. Das war aber wirklich kannst so. Kannst du jetzt auf Spanisch abmoderieren, oder? Ja, ja. Laut Duolingo kann ich 18% fließend Spanisch. Ich wüsste jetzt nicht wo, aber ja, lasst euch davon nicht in die Irre führen. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein schöner Zeitvertreib. Man kann, glaube ich, nicht auf Dauer damit wirklich tief in der Sprache einsteigen. Jedenfalls glaube ich das bei mir gerade nicht. Aber es ist schon irgendwie eine sehr nette Sache, um so im Bus zum Beispiel oder so. Aber Empfehlung, Kopfhörer dabei haben, sonst wird das nichts. Naja. Ich mache das ja tatsächlich gerade eher mit Podcasts. Also, dass ich irgendwie viel mehr Podcasts höre und auch regelmäßiger höre. Jetzt auch schon im Grunde seit meinem letzten Sommerurlaub. Und das total gut tut. Also auch, ja, weil ich ja schon gesagt habe, ich das Format einfach sehr, sehr schätze, weil es irgendwie nah an Leuten dran ist und an ihren Gedanken und Geschichten und aber trotzdem nicht dieses perfekte, ausziselierte, analytische immer sein muss. Aber auch kann. Also, ja. Das mag ich dann tatsächlich so als Übersprungshandlung, wenn man es so nennen möchte. Ja. Ja, gut. Ich glaube, wir haben sehr viele Ideen zusammengedacht, was man so tun kann. Ja. Außer Twitter und Social Media, beziehungsweise für eine Nutzung, die uns allen mehr bringt und besser tut. Ja, und am Ende, also ich will auf jeden Fall total gerne wissen von den Leuten, die das jetzt hier hören, wie geht's euch so damit? Was sind so eure Strategien, wenn ihr welche habt? Denkt ihr überhaupt drüber nach? das würde mich total interessieren. Ja, also hinterlasst uns gerne Kommentare. Nicht auf Twitter? Nein, sorry. Also gerne auf unserem Blog. Gibt ja diverse Möglichkeiten, uns zu erreichen, ja. Genau. Ja, ihr findet auch alle anderen Podcasts, die wir schon aufgenommen haben, auf kleine3.org, auf unserer extra Podcast-Seite, also kleine3.org/podcast. Und ihr könnt uns natürlich auf iTunes abonnieren. Generell. Gebt uns 5 Sterne. Dann finden uns nämlich auch ganz viele andere Menschen und das wollen wir natürlich und ihr ja auch. Also wenn ihr uns mögt und wir euch gefallen, das ist was wir hoffen. Ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute von euch. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Mit dabei waren die Anne und die Jule und ich. Und produziert wird... Sagen jetzt Adios. Wir sagen jetzt Adios, genau. Produziert wird der kleine Cast dann wie jedes Mal vom MAP. Unser schönes Intro ist The Annual New England Xylophone Symposium. Linken ihr auch auf unserer Seite. Und dann sagen wir jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal.